Hier ist das Helmut-Zacharias-Quartett. Sie hören die Uraufführung der ersten deutschen Komposition im Bebop-Stil von Helmut Zacharias. In Helmis Bebop No. 1.